kurz vor vier. Hier ist die MDR Jump Feierabend Show. Gleich unterstützen wir Sie wieder beim Einkaufen. Also Tüten schleppen müssen Sie selber, aber wir würden mit 50 Euro zur Seite stehen. Unser MDR Jump Einkaufsgeld. 5 nach 4 anrufen, 10 nach 4 gewinnen und wir mit Best of Us läuft auch. Die beste Musik von heute. Neue Musik kommt von Zoe Wees. Girls Like Us. Und gute Laune-Sound bei dem tollen Wetter. Shepard für echte Abwechslung. Geronimo gibt's gleich. Die Aktion Mensch Millionenfrage. Heute würdest du für 25 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 2.3. mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Wer nachts gut schlafen will, braucht innere Ruhe und Entspannung. Neurexan hilft mir zu entspannen und gut zu schlafen. Mit Neurexan fühle ich mich morgens gut erholt. Guter Schlaf ist so wichtig. Danke, Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nur noch bis zum 2.3. die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Leckermäulchen tut. Einfach fluffig. Wie kein zweites. Leckermäulchen tut. Leckermäulchen gut. Und jetzt neu von Leckermäulchen? Waldmeister. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. Hier ist MDR Jump, 16 Uhr, das Wichtigste heute Nachmittag mit Hannes Ebert. Thüringen will einheitlichen Stufenplan für Corona-Lockerung. Deutsche Wälder mit dramatischen Schäden. Und Rekord-Kokainfund im Hamburger Hafen. MDR Jump. Nachrichten für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Land Thüringen fordert einen bundesweit einheitlichen Stufenplan für Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Sollte der nicht umsetzbar sein, will sich der Freistaat zumindest mit Sachsen und Sachsen-Anhalt abstimmen. Mehr dazu von Anja Kemmer aus der MDR Jump Nachrichtenredaktion. Thüringen will bei der nächsten Bund-Länder-Schalte in einer Woche für das bundesweit einheitliche Vorgehen werben. Staatskanzleichef Benjamin Hoff sagte dem MDR, man brauche Klarheit. Zum einen, welche Bereiche wieder geöffnet werden könnten, wenn das Virus durch Impfungen verdrängt werde. Zum anderen, was bei steigenden Zahlen geschlossen werden müsse. Ist kein gemeinsames Handeln auf Bundesebene möglich, soll es aber eins für Mitteldeutschland geben. Das kündigte Staatssekretär Malte Krückels an. Im letzten Jahr sind in Deutschland so viele Bäume abgestorben wie noch nie seit Beginn der Erhebung 1984. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Klöckner heute vorgestellt hat. Dafür verantwortlich seien vor allem Trockenheit, Stürme und Schädlinge gewesen, so Klöckner. Besonders betroffen waren Buchen und Fichten. Beamte der Zollfahndung haben im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Das ist der größte Kokainfund aller Zeiten in Deutschland und sogar in Europa. Aus Hamburg berichtet MDR-Jump-Reporter Benedikt Strunz. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in 3 Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die Drogencontainer bestellt hatte. In Magdeburg sollen das städtische Klinikum und das Universitätsklinikum zu einem Großkrankenhaus zusammenwachsen. Die Stadt arbeitet derzeit nach eigenen Angaben an einem Grundlagenvertrag. Mit der Fusion soll das medizinische Leistungsangebot in der Stadt steigen. Stellen sollen dabei nicht abgebaut werden, versichert Magdeburgs Oberbürgermeister Trümper. Das Urteil gegen den Erfurter Dopingarzt Marc S. und alle Mitangeklagten ist rechtskräftig. Das teilte das Oberlandesgericht München mit. Grund: Alle Parteien zogen ihren Antrag auf Revision in dem Strafverfahren zurück. Marc S. war wegen jahrelangen Blutdopings an Sportlern und gefährlicher Körperverletzung zu 4 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt worden. Zudem bekam er ein Berufsverbot von 3 Jahren. Die nächsten MDR-Jump-Nachrichten gibt's in einer halben Stunde. Das MDR-Jump-Verkehrszentrum mit der A2 Richtung Hannover zwischen dem Kreuz Wolfsburg-Königslutter und Braunschweig-Ost. Stockender Verkehr nach dem Unfall dauert 10 Minuten länger. A4 Frankfurt Richtung Dresden zwischen Frankenberg und Hainichen nicht mehr gesperrt. Der Verkehr wird da über die Standspur an den Aufräumarbeiten vorbeigeleitet. Momentan aber noch 10 Kilometer Stau bis Chemnitz-Glöser und weiterhin auch Stau auf den Umfahrungen. B169 über Gersdorf und Hainichen eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen und B 173 zwischen Falkenau und Oederan nochmal 20 Minuten plus. A17 Richtung Prag zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Gorbitz. Stau an der Baustelle, 10 Minuten mehr Zeit einplanen. Vorsicht, es staut sich bis auf die A4 zurück. Die B183 zwischen Graditz und Werdau wegen der Unfallrekonstruktion gesperrt. Im Landkreis Stendal die Straße zwischen den Abzweigen Gedlingen und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten im Moment gesperrt. Und Stadtverkehr Chemnitz noch, B169 Dresdner bis Frankenberger Straße stadtauswärts Stau, 20 Minuten plus. Blitzer, aktuell B2, Ortsausgang Bad Düben Richtung Leipzig. In Leipzig in der Wundstraße stadtauswärts, dann in Lauter in der Johann-Sebastian-Bach-Straße statt einwärts und zwischen Zellermelis und Benzhausen. Haben Sie noch Staus oder Blitzer gesehen? Dann die 0800 123 2340. MDR Jump. Einfach besser informiert. Das Wetter, die aktuellen Temperaturen. Magdeburg im Moment 19 Grad. In Leipzig auch 19, Mühlhausen mit 18 dabei. Bis zu 21 sind ja heute Nachmittag drin. Dazu gibt es viel Sonne, nur ein paar harmlose Schleierwolken. Und die 3-Tage-Aussicht. Morgen bleibt so schön und trocken. Der Freitag dann aber stellenweise stärker bewölkt mit Regenschauern und Schnee in den Hochlagen. Lockert aber dann im Laufe des Tages von Norden her auf. Mehr als 10 Grad sind allerdings kaum drin. Am Samstag auch noch einige Schauer und weiterhin eher kühl. 5 nach 4. MDR Jump. Hier ist der meistgehörte Sender im Osten. Hier ist die MDR Jump Feierabendshow mit Timo Klose. Und Ihr nächster Einkauf geht auf uns. Ich habe jetzt wieder 50 Euro für Sie an der 0800 123 2340. Jetzt anrufen und wie gewohnt in 6 Minuten gewinnen. 0800 123 2340. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Hause. One by one, looking back at everything we've done, every setback that we've overcome. No, I won't stop if you don't stop. Ooh. Two by two, shaken by the world we woke up to, but together we can make it through. No, I won't stop if you don't stop. Yeah. Wait, wait, what you gonna say? Say when we get too close to letting go. If you're gonna stay, stay, come and hold me closer, 'cause you know, never get the high without the low. The best of us. Gib mir deine Hand, ich halt dich fest, wenn dich im größten Sturm der Mut verlässt. Oh, ich weiß, dass wenn der Regen fällt, du zu mir hältst, zu mir hältst, zu mir hältst. We never get the high without the low. It's gonna be alright, but still I know. Even in the night, we get to show. The best of us, the best of us. Keiner steht alleine irgendwo. Keiner geht zu weit und nicht zu hoch. Jeder von uns zeigt doch so. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're out of hope. Schönen Mittwochnachmittag, hier ist die MDR Jump Feierabendshow. So, wen darf ich jetzt beschenken? Timo Klose, spend dir Hose. Das MDR Jump Einkaufsgeld. An der 0800 123 2340 geht's wieder um 50 Euro. Wer ist denn überhaupt dran? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Hier ist der Mike. Hallo Mike, wo bist du denn zu Hause, Mike? In Altenberg in Thüringen. Wie schön. Und gerade unterwegs im Auto, oder? Ich bin jetzt extra auf dem Bergmann gefahren. Sehr gut. Bist du denn schon auf dem Heimweg oder noch fleißig? Nein, wir sind noch fleißig bis ungefähr 19 Uhr. Oh, ich bin ja hier vor Apotheken mit Medikamenten. Ach, guck mal. Wichtiger Job im Moment. Ja, ja. Aber so diesen ganz heißen Stoff, die heiße Impfware, hast du wahrscheinlich nicht an Bord, ne? Ja, zum Glück nicht, sag ich mal. Ja, dann Nein. Bist du ja sicher. Ach, lieber ja. Mike, das ist doch gut. So nebenbei, bei der Arbeit, MDR Jump hören, zahlt sich aus. Ich schenke dir 50 Euro Einkaufsgeld. Das ist total super. Freue ich mich. Herzlichen Glückwunsch, dann mach nicht mehr zu lang. Dann sind wir quasi gemeinsam im Schichtende dann um 19 Uhr. Na dann. Grüße ans gesamte Jump-Team. Ja, das mache ich. Liebe Grüße, gute Fahrt. Das MDR Jump Einkaufsgeld. Jeden Tag um 16.10 Uhr in der MDR Jump Feierabendshow mit Timo Klose. Sofortmeldung aus dem MDR Jump Verkehrszentrum für die A2 Richtung Hannover zwischen Magdeburg-Rotensee und Magdeburg-Zentrum. Ein Metallteil auf der rechten Fahrspur. It's hard. MDR Jump Jump. Immer die beste Musik von heute. Starve here, stuck here in these waters. So sick to my stomach. Is anybody there? Red lights in the darkness. Everyone's so heartless. Does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the cage. Only whisper, but you won't shout. Cause the shock can you wait? Too much pressure to take. Every part of you wants to cry out. Just hide for. Left to lose, so we're breaking all the rules. Hier ist die MDR Jump Feierabendshow. Feierabendshow. Mehr Musik. Mehr Musik für Ihren Start in den Feierabend. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Kurz vor 5:30 hier ist die MDR Jump Feierabendshow und unser aller Bundestrainer und seine Jungs, die feiern heute den Welttag der Barkeeper. Auf zur Online-Cocktailverkostung. Jeder stellt sein Lieblingsrezept vor. Na dann Prost, neue Folge Yogis 11 in 10 Minuten und beste Musik von heute vorher schon. Von Two Colors. Love Food, gleich. Und das gab's heute in der MDR Jump Morning Show mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Kade. Der wärmste Tag der Woche und kein Wunder, dass sich immer mehr Frühlingsboten blicken lassen, Beeren, Störche, Blümchen. Ja, und das eindeutigste Zeichen, dreckige Fenster. Oh Gott, ja. Hier ist Jana aus Hergisdorf. Ich stehe gern früh auf. Es gibt so Dinge, die würde ich einmal über mich selbst gerne sagen können. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu dünn werde. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Sport mache. Oder es macht mir nichts aus, früh aufzustehen. Aber es wäre eine Lüge. Wir haben hier so eine Terminvorschau und besonders toll fand ich da den ganz offiziellen Punkt Christmas Countdown. Noch 10 Monate bis Weihnachten. Wahrscheinlich war damit gemeint, dass es sich jetzt auch nicht mehr lohnt, deinen geschmückten Weihnachtsbaum vom Balkon zu holen. Heute mache ich das. Gut, wir fragen morgen nach. Die MDR Jump Morning Show mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Kade. Macht einfach Spaß. Montag bis Freitag von 5 bis 10. Die Aktion Mensch, Millionenfrage. Heute würdest du für 25 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 2.3. mit extra Gewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Bewusst essen, gewusst wie. Mit Aldi ganz einfach. Entdecke jetzt unsere große Obst- und Gemüseauswahl. Jeden Tag frisch geliefert. Diese Woche zum Beispiel Gutbio-Zitronen. Das 500-Gramm-Netz 28% günstiger. Statt 1,19 Euro nur 85 Cent. Hallo Frische, willkommen im Alltag. Jetzt bei Aldi. Nur noch bis zum 2.3. Die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit extra Gewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Leckermäulchen tut. Einfach fluffig. Wie kein zweites. Leckermäulchen tut. Leckermäulchen gut. Und jetzt neu von Leckermäulchen? Waldmeister. Weil nichts wie Familie ist, holt eure Liebsten ins größte 5G-Netz. Sichert euch schon ab 19,95 Euro monatlich die Zweitkarten der Telekom und spart bis zu 240 Euro. Jetzt bei der Telekom. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. Hier ist MDR Jump, 4:30, das Wichtigste heute Nachmittag mit Hannes Ebert. Thüringen will bei den Bund-Länder-Beratungen in der nächsten Woche einen bundesweit einheitlichen Stufenplan für Lockerungen der Corona-Beschränkungen durchsetzen. Staatskanzleichef Benjamin Hoff sagte dem MDR, sollte das nicht umsetzbar sein, wolle sich der Freistaat zumindest mit Sachsen und Sachsen-Anhalt abstimmen. Der Klimawandel hat den deutschen Wäldern auch im vergangenen Jahr wieder stark zugesetzt. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Klöckner am Mittag vorgestellt hat. Demnach sind 2020 so viele Bäume abgestorben wie noch nie seit Beginn der Erhebung Mitte der 80er Jahre. Die Bundesregierung hat den Bundeswehreinsatz in Afghanistan bis 2022 verlängert. Der Bundestag muss aber noch endgültig grünes Licht dafür geben. Die deutschen Soldaten sind inzwischen seit fast 20 Jahren Teil der NATO-Mission in Afghanistan. Auf der A4 zwischen Frankenberg und Hainichen ist der Sattelauflieger eines LKW umgestürzt. Nach Polizeiangaben ziehen sich die Bergungsarbeiten noch immer hin. Derzeit ist die Autobahn an der Stelle in Richtung Dresden gesperrt. Die Folge ist langer Stau. Für die diesjährige Ausgabe des Neiße Filmfestivals haben sich die Autoren von rund 600 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen beworben. Das teilte die Festivalleitung mit. Der größte Teil der Beiträge stamme aus dem Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien. Dort soll das Festival auch veranstaltet werden, und zwar vom 18. bis 23. Mai. Die nächsten MDR Jump Nachrichten gibt's in einer halben Stunde. Und das MDR Jump Verkehrszentrum mit der A4 Frankfurt Richtung Dresden zwischen Chemnitz Ost und Hainichen. Stockender Verkehr an der jetzt geräumten Unfallstelle, dauert es noch 10 Minuten länger. A17 Richtung Prag zwischen dem Dreieck Dresden West und Dresden Gorbitz. Stau an der Baustelle. 10 Minuten mehr Zeit einplanen. Vorsicht, er staut sich bis auf die A4 zurück. B175 Nossen-Döbeln zwischen Neubodenbach und der A14 Auffahrt Nossen-Nord. Stau nach dem Unfall im Kreuzungsbereich. Die B183 zwischen Graditz und Werdau wegen einer Unfallrekonstruktion im Moment gesperrt. Im Landkreis Leipzig ist die Straße zwischen Deutzen und dem Abzweig zur B176 nach einem Unfall gesperrt. Landkreis Stendal, da die Straße zwischen den Abzweigen Gedlingen und Rohrbeck wegen Bergungsarbeiten im Moment noch gesperrt. Und in Chemnitz die B107 Bereich Dreisdorf nach dem Unfall im Moment gesperrt. Blitzer noch B2, Ortsausgang Bad Düben Richtung Leipzig. In Lauter in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, Stadt einwärts, Leipzig-Wunschstraße, Stadt auswärts und auch zwischen Zellermedis und Benshausen wird geblitzt. Haben Sie noch was entdeckt? Dann sagen Sie gerne Bescheid. Kostenlos über die 0800 123 2340. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter. Sonne satt heute, bis zu 21 Grad sind drin. Ich hoffe, Sie können noch ein bisschen Sonne tanken. Morgen bleibt es auf jeden Fall so schön. Erst am Freitag wird es wieder wechselhafter und auch kühler. 3:30. Hier ist die MDR Jump Feierabendshow. Problem, you love me no longer. I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man that surely deserves me. But I think you do. For you to love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me. Abwechslung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. MDR Jump. Mittwochnachmittag, 16.40 Uhr, jetzt wird's feuchtfröhlich. MDR Jump präsentiert Yogis 11 Social Network. Et Cocktailkader. Heute ist Welttag der Barkeeper. Oliver Kahn schreibt, ach, und ich habe gelesen Goalkeeper. Ah, Mist, dann bin ich raus. Tschüssi. Also, auf zur Online-Cocktailverkostung. Jeder stellt sein Lieblingsrezept vor. Ich bin's, Mario Basler. Guckt mal meinen Cocktail an. Mario, deine Lippen bluten. Ja, das ist ja auch ein Caipirinha. Die Geheimzutat sind die Fische. Nix für mich. Und du, Thomas Müller? Ich mach gerade einen Daiquiri. So, Freistoßspray drauf und durch die Trillerpfeife schlürfen. Also bei der Bewertung bin ich ganz unparteiisch. Hier ist der Uli Hoeneß. Hat jemand Interesse an einem Pina Colerica? Eher nicht so. Das ist doch wieder typisch, ihr... So, und rausgeschmissen aus dem Chat. Hallo, Robert Lewandowski. Ich mache eine Variation vom Cosmopolitan, der heißt Cosmopolenmann. Der haut nicht nur rein, der haut alles rein. Ah, perfekt. Mein Cocktailrezept heißt ewig Rumeierlikör. Da mixe ich Altes und Neues und ob's gut ist, gucke ich dann in ganz vielen Tests. Prost. Yogis 11. Social Network. Und morgen früh geht's weiter. Um 6.40 Uhr und 8.40 Uhr. In der MDR Jump Morning Show mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Kade. MDR Jump. Die besten Comedies. Der meiste Spaß. Here's to the ones that we got.

Achtung, liebe Autofahrer, das ist wichtig. Wir haben noch eine Sofortmeldung aus dem MDR Jump Verkehrszentrum für die A72 Richtung Hof zwischen Pück und dem Dreieck Hochfranken nach einem Unfall. Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. A72 Richtung Hof, also schön vorsichtig zwischen Pück und dem Dreieck Hochfranken. Was sonst noch los ist auf den Straßen. Der Blick auf die Blitzer zum Feierabend, kurz nach 5. Nochmal Achtung, liebe Autofahrer, A38 Göttingen, Leipzig zwischen Bleicherode und Großwechsungen. Zwei Kinder auf der Fahrbahn, fahren Sie vorsichtig. A38 Göttingen, Leipzig zwischen Bleicherode und Großwechsungen, die Kinder auf der Fahrbahn. I'm living in tired of TV. beste Musikmix. We try to hide them, leave them in the cellar, gathering dust. We cover the weak bits, show only the good sides. But I don't want this, it's gotta feel right. So let's build a house, starting with the ground. If we work together, we can work it out. And the I want you to know, love, I'll make a promise, swear on all life, this roof will hold us as long as we're alive. So let's build a house, starting with the ground. If we work together, we can work it out. In the loudest storm, we can be so proud. Stronger than who we are. And when the winds come rolling in, they'll hear us sing. Und nochmal wichtig, Sofortmeldung aus dem MDR Jump Verkehrszentrum A38 Göttingen-Leipzig zwischen Bleicherode und Großwechsungen. Zwei Kinder auf der Fahrbahn, was sonst noch los ist auf den Straßen. Der Blick auf die Blitzer zum Feierabend gleich nach 5 und dann geht's auch weiter mit bester Musik von heute. Wir spielen Bosse und die neue Single von Vincent Weiss. Und Lady Gaga für echte Abwechslung. Hallo, hier ist Mandy. Ja, Mandy! Mandy, willst du mal was sagen? Ich habe eine Idee, die gleiche wie eine Kollegin. Das Elektroauto. Das Dingsbums, was wir suchen, ist ein Elektroauto. 1.400 Euro! Sehr gut. Das MDR Jump. Dingsbums! Kinder erklären einen Begriff, sie erraten ihn und gewinnen 1.000 Euro. Oder noch mehr. Denn für jede falsche Antwort kommen 100 Euro dazu. Super! Montag bis Freitag jeden Tag 5 Spielrunden. Und jeden Morgen um 7.10 Uhr in der MDR Jump Morning Show. Ein neuer Hinweis der Kinder für die erste Spielrunde des Tages. Alle Infos und unsere Teilnahmebedingungen auf jumpradio.de. Welchen Tag, lieben Könige? Du! Und welchen noch? Me! Jetzt königlich sparen mit unseren Domi-Angeboten immer von Donnerstag bis Mittwoch. Zum Beispiel mit Ritter Sportschokolade, bunte Vielfalt, die 100-Gramm-Tafel für jeden 59 Cent. Und Coca-Cola und weitere Sorten, 12x1 Liter für je 8,64 zuzüglich Pfand. Dies und vieles mehr, nur bei Kaufland. Hier ist MDR Jump, gleich 17 Uhr, das Wichtigste heute Nachmittag mit Hannes Ebert. Thüringen will einheitlichen Stufenplan für Corona-Lockerung. Spahn mahnt vor Pandemie Müdigkeit. Und Rekord-Kokainfund im Hamburger Hafen. MDR Jump. Nachrichten für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Thüringen will beim nächsten Bund-Länder-Gipfel wegen der Corona-Pandemie für einen bundesweit einheitlichen Stufenplan werben. Sollte das nicht umgesetzt werden können, erwägt der Freistaat zumindest eine Abstimmung mit Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das stellte Staatssekretär Malte Krückels klar. Heute in einer Woche wollen Bund und Länder beraten, wie es in den kommenden Wochen weitergehen soll. Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Bundestag die eigene Corona-Politik verteidigt. Erste Erfolge der Impfungen seien bei den über 80-Jährigen zu sehen. Zudem könnten Corona-Schnell- und Selbsttests künftig Schritt für Schritt helfen, ein Stück mehr Freiheit wieder zu haben. Gleichzeitig mahnte Spahn aber auch. Wir sind vielfach müde, pandemiemüde. Das Virus ist es nicht. Es wird ansteckender, es verändert sich. Am Ende heißt der Mutation nichts anderes als Veränderung. Es verändert sich, um auch zu überleben und dann eben ansteckender zu werden, um tatsächlich sich weiter verbreiten zu können. Übrigens ansteckender vor allem deswegen, weil man länger, nach allem, was wir wissen, mit dieser Mutation ansteckender ist, also länger über mehrere Tage tatsächlich auch andere anstecken kann. In Hamburg hat der Zoll die größte jemals nach Europa geschmuggelte Menge an Kokain entdeckt. Konkret über 16 Tonnen, versteckt in 5 Containern aus Paraguay unter Blechdosen mit Spachtelmasse. Die Zollfahnder bezifferten den Gesamtwert des Rauschgifts im Straßenverkauf auf mehrere Milliarden Euro. Die Thüringer Polizei hat 5 mutmaßliche Telefonbetrüger gefasst. Bei 3 entscheidet sich heute, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Die Einzelheiten von Anja Kemmer aus der MDR Jump Nachrichtenredaktion. Es handelt sich um 3 Männer aus Hessen. Sie sollen gezielt ältere Menschen angerufen und sich dabei als Polizisten ausgegeben haben. Die Männer wurden in Erfurt auf frischer Tat gestellt, als sie dabei waren, einer 81 Jahre alten Frau Geld- und Wertgegenstände zu stehlen. In dem anderen Fall geht es um 2 mutmaßliche Betrüger in Großfurra im Kiffhäuserkreis. Die Polizei erwischte sie dabei, als sie die Wertsachen Bargeld und Dokumente einer 80 Jahre alten Frau aus einer Mülltonne holen wollten. Solange bei ihnen aber nicht feststeht, ob sie nur als Abholer fungiert haben, sind sie auf freiem Fuß. Die Spritpreise steigen immer weiter. Nach ADAC-Angaben kostete Super E10 gestern im Tagesdurchschnitt 1,40 Euro pro Liter. Für Diesel zahlte man 1,29 Euro. Das waren die höchsten Preise seit Januar letzten Jahres. Die Spritpreise waren zum Jahreswechsel bereits deutlich nach oben gesprungen. Gründe waren die neue CO2-Bepreisung und das Ende der Mehrwertsteuersenkung. Die nächsten MDR Jump Nachrichten gibt's in einer halben Stunde. Das MDR Jump Verkehrszentrum. Erstmal Vorsicht. A38 Göttingen-Leipzig. Immer noch zwischen Bleicherode und Großwechsungen. 2 Kinder auf der Fahrbahn. Dann die A17 Richtung Prag. Zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Gorbitz. Stau an der Baustelle. Dauert 10 Minuten länger. Vorsicht. Er staut sich auf die A4 zurück. A72 Richtung Hof. Zwischen Treuen und Plauen-Ost. Stau und stockender Verkehr. Viertelstunde mehr Zeit einplanen. Und vorsichtig noch A72 Richtung Hof. Zwischen Pück und dem Dreieck Hochfranken. Nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Und nach Unfällen gesperrt die B183 zwischen Graditz und Werdau im Landkreis Leipzig, die Straße zwischen Deutzen und dem Abzweig zur B176. Landkreis Stendal die Straße zwischen den Abzweigen Gedlingen und Rohrbeck und in Chemnitz die B107 im Bereich Dreisdorf. Alle Blitze auch mobil auf jumpradio.de und in unserer App. Das sind die aktuellen B107, Ortsausgang Jüdenberg Richtung Oranienbaum auf der B246a, Ortseingang Burg aus Richtung A2, in Jena in der Erlanger Allee stadtauswärts. Und noch jemand am Telefon. Hallo, hier ist der Philipp. Auf der A4 Richtung Frankfurt zwischen Glauchau West und Merane blitzen sie. A4 passen wir alle auf. Dankeschön, Philipp. Haben Sie auch noch was? Dann die 0800 123 2340. MDR Jump. Einfach besser informiert. Das Wetter, nur ein paar Schleierwolken. Der Feierabend und die Nacht bleiben trocken. Wir haben aktuell in Wittenberg noch 17 Grad, Erfurt und Leipzig mit 18 dabei. Tiefstwerte in der Nacht dann 10 bis 2 Grad. Und die 3-Tage-Aussicht, morgen viel Sonne, nur im Nordwesten später ein paar Wolken. Es bleibt aber trocken bei bis zu 22 Grad. Am Freitag zieht dann ein Wolkenbank mit Regenschauern von Nord nach Süd. Davor und danach ein paar Sonnenstrahlen, aber nur noch 8 bis 15 Grad maximal. Und am Samstag dann auch mehr Wolken als Sonne und zumindest in Sachsen noch ein paar Tropfen. 4 nach 5. MDR Jump. Hier ist der meistgehörte Sender im Osten. Hier ist die MDR Jump Feierabendshow mit Timo Klose. Und jetzt sind es fast 5.000 Euro im Dingsbums Jackpot und wir suchen immer noch die richtige Lösung. Die letzte Chance des Tages. heute noch abzuräumen in 6 Minuten hier bei mir in der MDR Jump Feierabendshow. Jahre ziehen vorbei, Kindheit geht vorbei, Freunde werden alt, 2 Promille Abiball, Longdrinks gehen leer, Kopf wird voller, alte Liebe wird schwer, yeah, yeah. Und man weiß immer erst beim Abschied, was es sein bedeutet und wie schön es eigentlich war. Und nix ist immer, für immer, für immer. Also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz. Also Kuss, als wär's der letzte Kuss, als wär's der letzte Kuss. Nix ist für immer, nix ist für immer. Einfach alles ist nur einmal. Also tanz, als wär's der letzte, der letzte, der letzte Tanz. David Bowie, Amy Winehouse, das beste geht vorbei. Du und ich, wie im Traum. Für immer, für immer. Also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz. Also Kuss, als wär's der letzte Kuss, als wär's der letzte Kuss. Nix ist für immer. Das MDR Jump Verkehrszentrum mit der Entwarnung für die A38 Göttingen-Leipzig zwischen Bleicherode und Großwechslungen. Keine Kinder mehr auf der Fahrbahn. Kommen Sie gut an mit Lady Gaga, Just Dance. 17.10 Uhr, hier ist die MDR Jump Feierabendshow und es kann doch jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, oder? 0800 123 2340, es ist soweit, die letzte Chance des Tages. Das MDR Jump Dingsbums, wir beschreiben's, wir raten. Wir suchen immer noch 4.800 Euro mittlerweile im Pott, was Sie alles damit anstellen könnten. Es ist der Wahnsinn, also bitte jetzt zum Feierabend nochmal volle Konzentration auf das hier. Meistens hat man das vielleicht im Zimmer. Wenn wir in Urlaub fahren, haben wir es manchmal im Auto. Es gibt es in sehr vielen Farben. Man muss es kaufen. Es gibt es in ganz vielen Formen. Es kann kaputt gehen. Es gibt es in groß und klein. Ich habe es auf dem Schrank stehen. So, Astrid aus Zeitz hatte ich zuletzt am Telefon um 14.10 Uhr. Die hat auf das Radio getippt. Das ist ein wunderbarer Vorschlag, aber leider auch nicht richtig. Jetzt sind Sie dran, an der 0800 123 2340. Hier ist Timo, hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist die Gina. Hallo Gina, wo bist du denn zu Hause, Gina? Ich komme aus Krossen. Okay, so, jetzt ist das eine Menge Holz, ne? 4.800 Euro, hast du einen Plan? Was würdest du damit machen, Gina? Ja, was würde ich damit machen? Keine Ahnung. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, dass ich durchgekommen bin. Okay, du sagst, lass uns aufs Wesentliche kommen. Lass uns schnell machen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Okay. Wir hatten verschiedene Tipps und haben uns geeinigt auf das Babyfon. Also, das hat man ja meistens im Zimmer. Wenn wir in Urlaub fahren, haben wir es manchmal im Auto, weil man das ja eben mitnimmt. Ja. Junge Eltern kennen das. Ja. Gibt es in vielen Farben. Man muss es kaufen. Mhm. Gibt es in ganz vielen Formen. Mhm. Kann kaputt gehen. Gibt es in groß und klein. Ich habe es auf dem Schrank stehen. Hast du auch noch ein Babyfon im Einsatz zu Hause? Ja. Und so bist du dann drauf gekommen, ne? Ja. Liebe Gina, das Babyfon ist es nicht. Schade. Ja, finde ich auch. Ich hätte nämlich gerne die Kohle verschenkt. Wir haben ja auch immer so einen kleinen internen Wettstreit. Jetzt sind die Kollegen dran. 100 Euro mehr im Jackpot. Und dann gibt es ja auch noch einen neuen Hinweis morgen früh. Vielleicht bringt uns der die Lösung. Ja, du hast weiterhin die Chance, das ist die gute Nachricht. Ja, wir probieren es weiter. Sauber. Grüße nach Krossen. Habt einen schönen Feierabend. Danke ebenso. Danke, ciao. Das MDR Jump. Dingsbums. Dranbleiben. Mitraten. Und gewinnen. Und jeden Morgen um 7.10 Uhr in der MDR Jump Morning Show. Ein neuer Hinweis und die erste Spielrunde des Tages. Alle Infos und unsere Teilnahmebedingungen auf jumpradio.de. Hey, I see the panic in your eyes, it's so familiar. I've been there before. In the moment it can feel like it might thrill ya. I've been there. So don't freak out, it's all imaginary. What goes up comes down, it's necessary. If you lose your mind, it's temporary. Happens all the time. You'll feel better tomorrow. Even though I know you think you're gonna die, you'll feel better tomorrow. If you want me to, I'll stay with you all night. Hey, so you tell me you regret your latest choices. I've been there before. Can't just turn around and tune out all the voices. We've all been there. It's all imaginary. What goes up comes down. It's necessary if you lose your mind. It's temporary, happens all the time. You'll feel better tomorrow. Abwechslung. Abwechslung. Echte Abwechslung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. MDR Jump. MDR Jump. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. My heart. Fragen da, hast du einen Plan? Planst du zu viel, bin ich spontan? Und machst du zu, geh ich offen damit um. Flieg ich mal zu hoch, fängst du mich ein? Über meinen Schatten springen wir zu zweit. Hätt nie gedacht, dass wir mal so weit kommen. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir. Wer, wenn ich, wir gehen zusammen durch alle Zeit. Was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sag mir wo. Wenn ich hier, fangen wir an zu begreifen, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir. Mich ist schwer, nimmst du es leicht? Für dich ist mir kein Weg zu weit. Und steh ich Kopf, drehst du mich wieder um. Und ich fang alles ab, bevor's dich trifft. Bin ich übermütig, bist du vorsichtig? Was sich auch ändert, es ändert nichts an uns. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir. Sein, sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir. Wer, wenn ich, wir gehen zusammen durch alle Zeiten, was auch passiert, wir beide bleiben, wir bleiben, sag mir wo. Bring me a higher love. Oh, oh, bring me a higher love. MDR Jump. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down, yeah. I'm better walk now. I'm better walk now. Yeah. No, no, no. Better walk. Yeah, yeah, no, no, no, no, no. Kurz vor 6, hier ist die MDR Jump Feierabendshow. Spannend heute Nachmittag. Wir schauen nämlich mal in die Schlafzimmer bei uns im Osten. Weitere Einblicke gibt's in 10 Minuten, 17.40 Uhr und beste Musik von heute vorher schon. Nach halb vor der Evermix. Sarah von Neuburg und Lars Christian Kabel. Ja, heute Morgen, da haben wir uns natürlich wieder ausgiebig über das schöne Frühlingswetter gefreut. Sonne, blauer Himmel und, Böttcher, der natürlich wieder was findet, um zu meckern. Diesmal gab's wortwörtlich einen Stein des Anstoßes. Vor 14 Tagen, da haben wir gemeckert, dass bei 8 Meter Neuschnee der Winterdienst viel zu spät kam und der gesamte Verkehr lahmgelegt wurde. Jetzt hörte ich meine Frau meckern, ob denn nicht endlich mal eine Straßenkehrmaschine diesen Streusplitt, der immer noch auf den Wegen und auf den Straßen rumliegt und sich in die Schuhsohlen reinklemmt, wegmachen kann. Ja, auch morgen haben wir Böttchers Tagebuch natürlich pünktlich am Start. Er kommt wie immer um 5.40 Uhr und 7.50 Uhr. Die MDR Jump Morning Show mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Kabel. Montag bis Freitag von 5 bis 10. Jetzt haben wir es 5:30, das Wichtigste heute Nachmittag mit Hannes Ebert. Thüringen will bei der nächsten Bund-Länderschalte in einer Woche einen Stufenplan für Lockerungen fordern, der einheitlich in ganz Deutschland gelten soll. Das sagte Staatskanzleichef Benjamin Hoff dem MDR. Sollte das nicht möglich sein, will sich der Freistaat zumindest mit seinen Nachbarn Sachsen und Sachsen-Anhalt über einen mitteldeutschen Stufenplan abstimmen. Der Zustand des Waldes hat sich im vergangenen Jahr in ganz Deutschland noch einmal verschlechtert. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sagte, nur noch jeder fünfte Baum habe eine intakte Krone. Das sei der schlechteste Stand seit Beginn der Erhebung 1984. In Leipzig ist ein 65 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei bekannt gab, entdeckten ihn Passanten gestern auf einem Spielplatz im Stadtteil Mölkau. Von einer Straftat gehen die Beamten derzeit nicht aus. Auf dem Gnadenhof in Thema im Landkreis Hildburghausen hat es den bereits dritten Fall von Tierquälerei gegeben. Der Betreiber sagte dem MDR, dass in der Nacht zu Dienstag auf der Koppel ein blindes Pferd misshandelt wurde. In den beiden Malen davor wurden zwei Zicken und eine erwachsene Ziege gequält und getötet. Der oder die Täter konnten bislang unerkannt entkommen. Im Prozess gegen vier Hooligans aus dem Umfeld des Fußballclubs Rot-Weiß Erfurt hat die Staatsanwaltschaft Gera mehrjährige Haftstrafen gefordert. Die Männer sollen der rechten Hooligan-Gruppe Jungsturm angehören. Außerdem sollen sie Fans des FC Carl Zeiss Jena angegriffen haben, was sie zum Teil vor Gericht auch einräumten. Die nächsten MDR-Jump-Nachrichten gibt's in einer halben Stunde. Und der Blick auf die Straßen A17 Richtung Prag zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Gorbitz. Stau an der Baustelle dauert aber nur 10 Minuten länger. Vorsicht staut sich allerdings auch bis auf die A4 zurück. A72 Richtung Hof zwischen Treuen und Plauen-Ost. Stau und stockender Verkehr, da noch eine Viertelstunde mehr Zeit einplanen. Dann vorsichtig A72 Richtung Hof zwischen Pirk und dem Dreieck Hochfranken liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn und nach Unfällen gesperrt. Die B183 zwischen Graditz und Werdau, im Landkreis Leipzig die Straße zwischen Deutzen und dem Abzweig zur B176 und in Chemnitz die B107 im Bereich Dreisdorf. Und alle Blitzer auch mobil auf jumpradio.de und in unserer App. Das sind die aktuellen heute Abend: A4 Richtung Frankfurt zwischen Lauchau West und Merane, A13 Richtung Dresden zwischen Thiendorf und Radeburg, auf der B107 Ortsausgang Jüdenberg in Richtung Oranienbaum, B246a da am Ortseingang von Burg aus Richtung A2. B281 Ortsausgang Saalfeld wird Richtung Eisfeld geblitzt zwischen Schönbach und Großboten und noch jemand am Telefon. Hallo, hier ist der Sanka. Ich müsste gerne einen Blitzer melden. Mhm. Und zwar auf der B88 in Jena, Lobeder Oststadt auswärts. B88 mal wieder. Dankeschön. Passen wir alle auf. Haben Sie auch noch was? 0800 123 2340. Gerne kostenlos anrufen. Und das Wetter, ach toll. Der Feierabend und die Nacht bleiben dann auch trocken. Oft sogar wolkenlos. Morgen dann nochmal viel Sonne. Bis zu 22 Grad. Im Nordwesten später ein paar Wolken. Es bleibt aber trocken. 3:30. Hier ist die MDR Jump Feierabendshow. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you get na na na. Think it's funny, but honey, can't run this show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. Oh, no damsel in distress, don't need to save me. We'll be right back. last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Whoa, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. Try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth. Playing house in the ruins of us. Running back. Hier ist die MDR-Jump-Feierabendshow. Na, wer hat denn heute Nacht neben Ihnen geschlafen? Keine Sorge, es soll nicht zu intim werden bei uns, aber es sind eben oft die lieben Vierbeiner. Laut einer aktuellen Umfrage erlaubt jeder dritte Deutsche seinem Hund nachts mit im Bett zu schlafen. Und fast zwei Drittel der Katzen übernachten mit Herrchen und Frauchen regelmäßig im Bett. Wir wollen heute Nachmittag von Ihnen wissen, wie sieht's denn bei Ihnen aus? 0800 123 2340. Katja aus Saalfeld, erzähl mal. Alles beide im Bett. Ich habe Katze und Hund. Und die dürfen, wie sie wollen. Wer ins Bett will, darf rein. Wer nicht ins Bett will, der kann auch in der Stube schlafen. Also das müssen sie selber entscheiden. Ach, das ist ja ganz locker. Und wie ist das? Schläfst du nachts alleine oder? Nein, ich habe einen Freund und der hat auch noch zwei Hunde. Ja, oh, okay. Also, wir haben dann vier Hunde und vier Katzen, wenn er da ist. Und ja. Nö, das, außer der Große, der schläft unten neben Bett, das wird sonst echt zu eng. Ja. Aber ja, die kleinen Hunde, die dürfen dann schon, wenn sie wollen. Herrlich. Und wo Hunde und Katzen am besten schlafen, das klären wir heute noch in unserem Quick-Tipp für Sie gleich um 18.10 Uhr. Die MDR Jump Feierabendshow mit Timo Klose. There's a light on the horizon. You're like a lion on the line. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's it. How it feels like beautiful madness. Feels like never enough. But you know that you are the baddest. My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. But you know that you're leaving me breathless. My love, my love, my love. Oh, what a beautiful madness. Oh, what a beautiful madness. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of cool. We keep a hot the Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. But you know that you are the baddest. My love, my love, my love. Yeah. Sachsen-Anhalt und Thüringen. The summer sun.